Опишите, как выглядят сказочные существа из Пфальца. Эвидриче im Harz. Eigentlich herrscht im Harz kein Mangel an Sagen- und Fantasiegestalten wie Hexen, Riesen, Zwerge, Bergmönche, wilde Jäger, Dämonen und natürlich Teufel. Doch diese bunte und zahlreiche Gesellschaft hat in der jüngeren Vergangenheit sogar noch zu etwas Zuwachs bekommen. Die Elvedritsche sind ursprünglich Fabelwesen aus der Pfalz. Ihr Aussehen erinnert ein wenig an Hühner und sie sind trotz kleiner Flügel flugunfähig. Sie trieben in der Vergangenheit in ihrer angestammten Heimat so manchen Bürger zur Verzweiflung, halfen aber auch oft armen Weinbauern und anderen Leuten. Im Jahre 1989 wurde eine Städtepartnerschaft zwischen Neustadt an der Weinstraße und Wernigerode im Harz besiegelt. In der Folge siedelte eine elvedritsche Mutter mit Ei aus dem südwestlichen Deutschland in den Harz über. Sie steht hier als Kunstwerk auf dem neuen Markt, dem einstigen Marktplatz der Wernigeröder Neustadt. Das Muttertier wird als sechsfüßiges Wesen mit Stielaugen, Zöpfen und langem Schnabel dargestellt. Aus dem im Bild nicht sichtbaren Ei ist übrigens gerade ein Küken geschlüpft. Wenn dieses elvedritsche Junge dereinst aufgewachsen sein wird, wird es vermutlich in Wernigerode und Umgebung sein Unwesen treiben, so wie es seine Artgenossen im Pfälzerwald auch tun.